Starting with Philippians chapter 2. Und beginnen wir mit Philipper Kapitel 2. And verse 20. Vers 20. Remember Paul's writing to the Philippians? Erinnert euch daran, Paulus schreibt an die Philipper Gemeinde. And we were talking about our church values. Und wir haben bereits über unsere Werte als Gemeinde gesprochen. Our values hold us together. Unsere Werte sind das, was uns verbindet. And it drives us. Und es treibt uns vorwärts. Values are the driving force of the church. Die Werte sind die Antriebskraft der Gemeinde. The vision is where we're going. Die Vision ist dort, wo wir hingehen. The vision is very clear. Die Vision ist sehr klar. We want to bring as many people as possible. Wir wollen so viele Menschen wie möglich into a living relationship with Jesus Christ. In eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus hineinbringen. Both locally, das hier vor Ort, and globally, und genauso weltweit. And that includes und das schließt eins ein auch die Christen. Yeah. And that includes Christians. Und das schließt auch die Christen ein. Can I just say that one more time? Okay. Our vision is to bring as many people as possible into a living relationship with Jesus Christ. Wir wollen so viele Menschen wie möglich in eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus hineinbringen. Both locally and globally. Hier vor Ort, aber auch weltweit. And that includes Christians. Und das schließt auch Christen ein. That's discipleship. Das ist Jüngerschaft. Discipleship is getting in deeper and deeper into a relationship with Christ. Jüngerschaft bedeutet einfach tiefer und tiefer hineinzugehen in die Beziehung mit Jesus Christus. To know him better. Ihn umso besser kennenzulernen. So, back to Philippians 2. Kehren wir zurück zum Philipper Kapitel 2. Paul writes, I have no one else like Timothy who genuinely cares about your welfare. Ich habe niemanden, der so ist wie der Timotheus, der ganz ehrlich euer Wohlergehen besorgt ist. Our welfare is our highest operational value. Unser Wohlergehen ist unser höchster Wert in unserem Handeln. The welfare of others. Das Wohlergehen anderer Leute. Look what he writes in verse 21. Schaut mal, was im 21 steht. All the others. Alle anderen. These are Christian workers. Das sind christliche Mitarbeiter. All the others care only for themselves. Die kümmern sich nur um sich selbst. And not for what matters to Jesus Christ. Und nicht um das, was Jesus Christus eigentlich interessiert. Interesting. Our values can so differ. Unsere Werte können da so weit abweichen. We want our values to be the same as the values of Christ. Wir wollen, dass unsere Werte dieselben sind wie Jesus Christus. We don't want this said about us as a church or as individuals. Wir wollen nicht, dass es über uns als Gemeinde oder auch über uns persönlich gesagt wird. They care only about themselves. Dass man sagt, naja, die kümmern sich nur um sich selbst. And not about what matters to Jesus. Aber eigentlich nicht um das, was Jesus interessiert. We have to find out what matters to Jesus. Also müssen wir herausfinden, was Jesus Christus wichtig ist. And this is discipleship. Und genau das ist Jüngerschaft. Let's go further. Next verse, please. Philippians 3:18. Philippa Kapitel 3, Vers 18. This is such a touching verse. Das ist ein Vers, der einen so stark berührt. I would like to watch this on the video when we get to heaven. Ich möchte es einmal auf einem Video sehen, wenn wir in den Himmel kommen. Paul's writing from prison. Paulus schreibt dort aus dem Gefängnis. And he writes these words. Und er schreibt diese Worte. For I have told you often before. Ich habe euch schon oft gesagt, oder dir oft gesagt. And I say it again. Und ich sage es wiederum. With tears in my eyes. Mit Tränen. In meinen Augen. That there are many whose conduct shows that they are really enemies of the cross. Dass da viele gibt, deren Verhalten einfach zeigt, dass sie eigentlich Feinde des Kreuzes Christi sind. And again, he's speaking of people who say they're Christians. Und wieder, er spricht ja über Menschen, die von sich sagen, dass sie Christen sind. If we look at the cross. Wenn wir ans Kreuz schauen, Christ came down and selflessly gave himself. Christus kam herab und hat sich selbstlos hingegeben. He who was rich became poor. Er, der reich war, ist arm so geworden. That we who are poor could become rich. Auf dass wir, die wir arm sind, reich werden können. He held nothing back. Er hat nichts zurückgehalten. And to live a life where I'm holding back. Ein Leben zu leben, wo ich etwas zurückhalte. And I'm living for myself. Und nur für mich selbst lebe. As a Christian. Als Christ. makes me an enemy of the cross. Macht mich zu einem Feind eben des Kreuzes. It means that my life, I have the boldness to live a life. Mein Leben bedeutet, dass ich diesen Mut habe, mein Leben zu leben. That brings shame to the cross. In einer Weise, dass es dem Kreuz Schande bringt. I myself am more important to live a life for myself. Und ich denke, dass ich wichtiger sei, um praktisch ein Leben für mich selbst leben zu können. When Christ came down and lived his life for us. Wo auch Christus herabkam und sein Leben für uns gelebt hat. Next verse. Verse 19. They are headed for destruction. Sie laufen direkt auf ihre Zerstörung hin. Their God is their appetite. Ihr Gott ist ihr Appetit. They brag about shameful things. Sie prahlen über schändliche Dinge. And they think only about this life here on earth. Und sie denken nur an dieses Leben hier auf der Erde. Take a moment. Nimm dir einen Moment Zeit. Is that you tonight? Also, bin ich das heute Abend? You think only about this life on earth. Da bin ich und ich denke nur an dieses Leben hier auf Erden. Take a moment. Don't be afraid to let it hit you right in the forehead. Hab keine Angst, dass es dich einfach auch direkt treffen kann. Yeah, that's me. Just say it. That's ja, me. Das bin ich. I think only about myself and only about this life. Ich denke nur an mich selbst und nur an dieses Leben hier. They brag about shameful things. Sie prahlen über schändliche Dinge. Herr Axel's getting excited. Ja, aber hallo. Yeah. Yeah. I remember meeting this missionary. Ich kann mich daran erinnern. Not even meeting, just spending time with the missionary. Da war ein Missionar. And he told me a dirty joke. Und er hat mir einen dreckigen Witz erzählt. It was such a filthy, dirty joke. Es war so ein dreckiger, dreckiger Witz. Ich war so schockiert. I said, how could you say this to me? Wie kannst du mir so etwas erzählen? He just laughed. Und er hat einfach gelacht. What? Was denn? I said, the last time I told a dirty joke was when I was not saved. Das letzte Mal, wo ich so einen dreckigen Witz vielleicht erzählt habe, war, als ich noch nicht errettet war. Almost 30 years ago. Das war 30 Jahren. And you are a Christian worker and you would say such a filthy, dirty joke? Und du bist ein christlicher Arbeiter und würdest einen solchen Witz erzählen? They brag about shameful things. Sie prahlen über schändliche Dinge. Let's go on. Next verse. 1 Corinthians 3:13. 1. Korinther Kapitel 3 Vers 13. But on the judgment day. Aber am Tag des Gerichts. This is when we come before Jesus. Das ist, wenn wir dann vor Jesus treten, vor den Richterstuhl Christi. As believers. Als Gläubige. Fire will reveal what kind of work each builder has done. Wird Feuer es offenbaren, welche Art von Werk jeder Bauer bereitet hat. Do you know that God sees each one of us as a builder? Wisst ihr, dass Gott jeden einzelnen von uns als jemanden sieht, der baut? He expects us to build with him. Er erwartet, dass wir mit ihm zusammen etwas bauen. To build a life in him. Dass wir da unser Leben in ihm aufbauen. To do a work for him. Ein Werk für ihn vollbringen. The fire will show if a person's work has any value. Das Feuer wird erweisen, ob das Werk einer Person auch nur irgendeinen Wert hat. So that means what is important to me, das bedeutet, dass das, was mir wichtig ist, better be important to Jesus when I stand before him. Also besser auch Jesus wichtig sein sollte oder ihm wertvoll sein sollte, wenn ich vor ihm stehe. It's not an unfair thing. Das ist keine unfaire Sache da. Because his values are selfless. Denn seine Werte sind ja selbstlos. And he gave himself to purchase us. Denn er hat sich ja hingegeben, um uns zu erkaufen. And the nail scars are still there. Und die Wundmale der Nägel sind immer noch da. And just like he said to Thomas, put your finger in my scars, put your finger in my side. Und wie er zu Thomas sagte, lege deinen Finger in meine Wundmale und deine Hand in meine Seite. And he was the resurrected Christ. Und da war er, der auferstandene Christus. For some reason he has left the scars there. Aus irgendeinem Grund hat er die Wundmale dort belassen. And one day we will see them. Und eines Tages werden wir sie sehen. He will test our life. Er wird unser Leben prüfen. To see if there's any value to the way we lived our life. Um dort zu erkennen, ob es da irgendeinen Wert darin gibt, in der Art und Weise, wie wir unser Leben gelebt haben. Did we just consume? Haben wir einfach alles nur verzehrt? Was is everything about us? Ging es da alles nur um uns? Or did we serve God by serving others? Oder dienten wir Gott, indem wir anderen dienten? Next verse. If the work survives, wenn das Werk es übersteht, and that's a frightening word, survives. Das ist das übersteht, also ein erschreckendes Wort. That builder will receive a reward. Wird dieser, der da gebaut hat, einen Lohn erhalten. When we go before Jesus, wenn wir vor Jesus kommen, what a day. Was für ein Tag. What a day. I mean, it's not nothing like going to the dentist, man. Ist nicht so, man geht eben zum Zahnarzt. This is like, whoa. Wow. I mean, you're like 30 people away from the door. Du bist noch 30 Leute entfernt. You know, da ist schon die Tür. You were like 50,000 a couple days ago, and now you're getting closer. Vor ein paar Tagen waren es noch 50,000, und jetzt kommst du langsam näher. And it's getting closer, and like, es kommt immer näher. You're talking to people behind you. How you doing? Du sprichst mit Leuten hinter dir. Ja, wie geht's dir? Und ich weiß nicht. I can't breathe. Okay. Also ich kann, and then you're the next one. Atmen. And bin the angel says, "Go right in." He's der Engel waiting for sagt, you. Komm, tritt hervor. And it's you and Jesus alone. Und da seid ihr dann, du und Jesus alleine. Romans 14:12. Römer 14, Vers 12. And we will give an answer to him. Wir werden ihm da Rede und Antwort stehen. And he will talk to us and ask us questions. Er wird zu uns sprechen. Er wird uns Fragen stellen. And there'll be nothing laid to our charge. Und es wird dann uns nichts zur Last gelegt. But he will prove our life. Aber er wird unser Leben prüfen. And if there's something of value to it. Und wenn es darin einen Wert gibt, he will give us a reward. Dann wird er uns dafür belohnen. Now some people have said this to me. Es gibt Leute, die haben mir gesagt, rewards. Na, Belohnung. I don't care about a reward. Bitte, was kümmert's denn schon? Mich kümmert's nicht. And they say it as though they were humble. Oh, sie sagen es in einer Weise, als würden sich da demütig darstellen. I will be satisfied if I'm just there. Ah, ich werde auch schon zufrieden sein, wenn ich nur dort bin. Yeah, just wait till you get there. Na, warte darauf, bis du dort and bist. See if you say that. Und dann warte, ob das dann dort sagen because wird. The reward is Jesus himself. Weil ja der Lohn Jesus selbst ist. You think when he sits on his throne in front of all these billions of people out there, like the sand of the sea? Wenn ihr das vorstellt, da sitzt er auf seinem Thron und da sind Millionen von Menschen, aber Millionen da. And there is his empty throne and the angels are saying, get ready, the Lord is about to come up. Let's get ready, let's start to get ready to worship. Und da ist noch ein Thron frei. Und die Engel kommen und sagen, schau, bereiten uns vor auf die Anbetung. And suddenly the drums are going and the trumpets and the Lord Jesus die Posaunen erschallen und der Herr Jesus kommt. And there's two guys next to him. Und da sind zwei direkt neben ihm. Like James and John we're talking about. Wie Jakobus und Johannes darüber sprachen. And there's three thrones. Und da sind drei Throne. And there's someone to his right and there's someone to his left. Und da gibt es jemanden zu seiner rechten and we are und worshiping seiner linken. The Lord and they are worshiping too. Und wir beten den Herrn an und sie beten auch an. And the Lord is there in all of his glory. Und der Herr ist da in all seiner Herrlichkeit. And then he says, sit down my children, sit down. Lasst euch nieder meine Kinder. And then he sits down. And they sit down. Setzt er sich und sie setzen sich. And the guy on his left. Und der Mann zu deiner Linken looks sagt, at the Lord and the Lord whispers something to die Person, er schaut auf den Herrn und der Herr flüstert ihm was zu. And then he laughs. Da lacht er. And he looks at the other guy and the Lord says something to him and he laughs. Dann schaut er auf die andere Person und dann lacht sie. And you think, I wish I was a fly. Und denkst du, ich wünschte, ich wäre eine Fliege jetzt. Or a mosquito. Oder ein Moskito. But there are none here. Aber hier gibt's keine. That I could just be up there on the shoulder listening. Dann kann ich da auf der Schulter einfach sitzen und zuhören. This is their reward. Und das ist der Lohn. It's Jesus. Und das ist die Belohnung. That's Jesus their selbst. Reward. Jesus selbst He ist die Belohnung. Will give us himself all the more. Er wird sich selbst uns einfach hingeben, we will spend umso mehr. More time around him in his kingdom. Wir werden umso mehr Zeit mit ihm verbringen in seinem Reich. Now watch this. Let's go further. Gehen wir weiter. Next verse, please. Verse 15. But if the work is burned up, aber wenn das Werk vom Feuer aufgezehrt wird, the builder will suffer great loss. Er wird der, der gebaut hat, einen großen Verlust erleiden. And this is eternal. Das ist ewig. You suffer great eternal loss. Du wirst dann einen großen ewigen Verlust erleiden. The opportunity that he would have given you, he will not. Diese Gelegenheit, die er dir da gegeben hat. That's part of the reward. It's an opportunity to serve Gelegenheit with dienen, him, mit ihm zu dienen. And we're not given it. Und sie wird uns versagt. Liberia is a reward. Liberia ist eine Belohnung. It's an opportunity. Eine Gelegenheit. It's an open door. Eine offene Tür. To minister. Um dort zu dienen. It's a reward. Es ist eine Belohnung. Hebrews 11:6. Hebräer Kapitel 11, Vers 6. If you come to God. Wenn du zu Gott kommst, you must believe that he is. Dann musst du glauben, dass er auch ist. And you must believe that he is a rewarder of those who diligently seek him. Und du musst auch glauben, dass er jemand ist, der die belohnt, die ihm mit Eifer suchen. The builder will be saved. Der da gebaut hat, wird gerettet sein. But like someone barely escaping through a wall of fire. Aber wie jemand, der gerade eben einer Feuerwand entkommen ist. Is a building that's burning. Da ist ein Gebäude und es brennt. People are perishing. They're dying inside. Die Menschen, sie verkommen darin. And then someone comes jumping through the glass, rolling on the ground. Das Glas, they're half burned. Halb verbrannt. But they're saved. Aber noch gerettet. From the fire. Von dem Feuer. And some Christians will come to heaven like that. Und einige Christen werden so in den Himmel kommen. That's exactly what this verse says. Und das ist genau, was dieser Vers sagt. Like they just got saved out of a building. Sind gerade eben erst noch gerettet werden, wie aus einem Gebäude. Next verse. Was in Flammen stand. Next verse, please. Nächster Vers. Okay, these are five foundational values we talked about. Das sind fünf grundlegende Werte, über die wir bereits gesprochen haben. That our church sits on. Und auf diesen Werten ruht unsere Gemeinde. In the middle is worship. Inmitten befindet sich die Anbetung. And that means Jesus is the center of my life. Das bedeutet, dass Jesus der Mittelpunkt meines Lebens ist. Throughout the week. Während der Woche. He is my reference point. Er ist mein Bezugspunkt. To all that I do, all decisions I make. In allem, was ich tue, in allen Entscheidungen, die ich treffe. Fellowship. Gemeinschaft. Is living life together as worshipers. Bedeutet, dass wir unser Leben gemeinsam verbringen, als sie die anbeten. If I'm not a worshipper, I don't even know what fellowship is. Wenn ich nicht jemand bin, der anbetet, wie kann ich da wissen, was Gemeinschaft überhaupt bedeutet? Discipleship. Jüngerschaft. Growing in my relationship to Christ. Dass ich wachse in einer Beziehung zu Christus. Deeper and deeper. Und dass diese Beziehung immer tiefer und tiefer geht. That it's not about me. Und dass ich lerne, dass sich da nicht um mich dreht. It's about him. Es dreht sich um ihn. Okay, let's go further. Another three values. Nochmal weitere drei Werte. Faith, hope and love. Glaube, Hoffnung und Liebe. And these three values, und diese drei Werte, we could call them missional values. Können wir Missionswerte nennen. On these three values, we build our church strategy. An diesen drei Werten hängt unsere Gemeindestrategie. We're building three environments. Wir bauen da drei verschiedene Umfelder. One of celebration. Das eine ist ein Umfeld des Feierns. One of preparation. Eins der Vorbereitung. And one of delegation. Und das andere der Delegation. Or deployment. Oder dass man sie jetzt freisetzt hinein in eine Mission. An atmosphere where we celebrate together. Eine Atmosphäre, wo wir gemeinsam feiern. An atmosphere where we're educated. Eine Atmosphäre, wo wir ausgebildet werden, we grow and prepare, wo wir Wachstum erleben und then, vorbereitet werden, and then an atmosphere where we strategize. Und dann eine Atmosphäre, wo wir Strategien entwickeln, mit einer Vision, and we look to what we can do. Und wir Ausschau halten nach dem, was wir da tun können und vollbringen können. As we mentioned, there's five more operational. Und dann gibt es noch fünf weitere Verse, die unser Handeln bestimmen. These worked very well when we went to Liberia. Und das hat sehr gut funktioniert, als wir nach Liberia gingen. We rehearsed them, wir haben sie immer wieder uns durch den Kopf gehen lassen. Them, wir haben darüber gesprochen. And we applied them. Und wir haben sie auch angewandt. Number one, the well-being of people. Das erste ist, dass wir uns kümmern um das Wohlergehen von anderen Menschen. Number two, integrity. Integrität. Number three, unity. Nummer drei, Einheit. Number four, high impact. Vier, eine starke Wirkung. Number five, leadership training. Und Nummer fünf, das die Leitung auch trainiert wird. But we'll just focus on integrity just a little bit. Wir wollen uns einmal konzentrieren auf die Integrität. Integrity, you are what you say. Integrität bedeutet, dass du das bist, was du auch sagst. I mean, we are Christians, right? Wir sind Christen, ja? We bear the name of the Messiah. Wir tragen den Namen des Messias. We actually bear his name. Wir tragen seinen Namen. We are Christians. Wir sind Christen. And integrity means that I live the life that I say I am. Und Integrität bedeutet, dass ich auch das Leben lebe, was ich da von mir behaupte. Next verse. Revelation 3:16. Offenbarung Kapitel 3 Vers 16. We talked about this last week. Letzte Woche haben wir darüber bereits gesprochen. Jesus says, but since you are like lukewarm water, aber da ihr ja wie lauwarmes Wasser seid, neither hot nor cold, weder heiß noch kalt, I will spit you out of my mouth. Werde ich euch aus meinem Mund ausspeien. It means he doesn't want anything to do with us. Er möchte nichts mit uns zu tun haben. Look at the next verse. Now he's speaking to the church. Und er spricht da an die Gemeinde. You say I am rich. Ihr sagt, ich bin reich. I have everything I want. Ich habe ja alles, was ich will. I don't need a thing. Ich brauche da gar nichts. And you do not realize that you are wretched, miserable, poor, blind and naked. Und dabei erkennst du gar nicht, dass du elend und armselig und arm und blind und nackt bist. In my journal this afternoon when I was spending time with the Lord. In meinem Journal heute am Nachmittag, als ich Zeit mit dem Herrn verbrachte. I wrote these five words down. Da schrieb ich diese vier Worte. And I asked the Lord, please show me where I am wretched. Und ich habe den Herrn gebeten, habe gesagt, zeig mir, wo ich da elend bin. Show me where I am miserable. Oder armselig. Is it in my attitude at times? Kann das sein, vielleicht in meinen Einstellungen oder Haltungen? Things I say when I'm angry? In meinem Verhalten, vielleicht Dingen, die ich sage, wenn ich so gewütet bin. Show me where I'm poor. Oder wo ich arm bin. Spiritually poor. Geistlich arm. Where I think I'm rich, but I'm actually poor. Wo ich denke, dass ich reich bin, aber eigentlich bin ich arm. Show me where I'm blind. Zeig mir, wo ich blind bin. And show me where I'm naked. Und zeig mir, wo ich nackt bin. And nakedness means I lack good works. Nacktheit bedeutet, dass ich einfach guter Werke mangle. My life is just nothing. It has no impact. It's naked. Mein Leben ist einfach nichts. Es hat keine Wirkung. Es ist nackt. I want him to show me now, not when I get before him. Ich möchte, dass es mir jetzt zeigt, nicht erst, wenn ich einmal vor ihm stehe. Show me ahead of time. Zeig es mir im Voraus, jetzt and bitte. He is willing to show us what is on the exam before we get there. Und er ist bereit, uns zu zeigen, was der an der Prüfung drankommt, bevor wir hinkommen. And he will give us all the answers ahead of time. Und er gibt uns all die Antworten schon im Voraus. Verse 17. Vers 17. 19. I correct and discipline everyone I love. Ich korrigiere und diszipliniere jeden, den ich liebe. So be diligent and turn from your indifference. So sei fleißig und wende dich ab von deiner Gleichgültigkeit. Now think of the person who said, well, I don't care about the rewards. Denke mal zurück an die Person, die sagt, na, die Belohnung, die kümmert mich ja nicht. Exactly, because you are lukewarm. Weil du lauwarm bist. Because you don't care. Weil es dich nicht kümmert. That's lukewarm. Das ist genau lauwarm. It doesn't matter what Jesus' values are. Das spielt doch keine Rolle, was die Werte Jesu sind. It doesn't matter what's important to Jesus. Es spielt auch keine Rolle, was Jesus wichtig ist. I don't care. Das kümmert mich gar nicht. But you're a believer. Und du bist ein Gläubiger. Yeah, I'm a believer. Of course I'm a believer. Ja, na, sicher bin ich ein Gläubiger. But I've got other things to do. Aber ich habe doch andere Dinge come zu tun. Who's gonna take care of me? Also komm, hey, wer wird sich denn um mich Let's kümmern? Be realistic. Seid doch realistisch And sein. And then we excuse ourselves to live for ourselves. Und so gehen wir der einen Entschuldigung nach der anderen, um nur für uns selbst zu And leben. The Lord calls us lukewarm. Und der Herr nennt uns lauwarm. And he says Und er sagt, to turn from our indifference. Und er sagt, wende dich von deiner Gleichgültigkeit ab. That means care about what is important to me, the Lord is saying. Sorge dich um das, was für mich wichtig ist, Let's go sagt one more der verse. Herr. Now look at this last verse. Schaut mal, dieses letzte Vers. Revelation 3:20. Offenbarung Kapitel 3, Vers 20. On September 20th, Am 20. September 1976, at about 11:15 in the morning, so etwa gegen 11:15 somebody in der Früh, showed me this verse. Da hat jemand mir diesen Vers gezeigt. And I read this verse, und ich las diesen Vers with my own eyes, mit meinen eigenen Augen. And they were reading it out loud, und sie haben es mir laut vorgelesen. And I asked Jesus to come into my life. Und so bat ich dann Jesus in mein Leben hinein. And he changed my life. Und er hat mein Leben verwandelt. I went from dark to light. Bin aus der Finsternis hinein ins Licht gekommen. From insecurity to security. Von Unsicherheit hinein in die Sicherheit, Geborgenheit. From shame to purity. Von Schande hinein in die Reinheit. From guilt to freedom. Von der Schuld hinein in die Freiheit. From bitterness to joy. Von Bitterkeit hinein in die Freude. From fear into love. Von Furcht hinein in die Liebe. From anger to love. Und von Zorn und Wut in deine Liebe. From fear to peace. Und von Furcht in den Frieden. In one day. Und das alles innerhalb eines Tages. And I knew that I knew that I knew that I knew that I knew that I knew that I knew that I knew I met him. Und ich habe gewusst, dass ich es gewusst habe. Und ich habe es genau gewusst, dass ich gewusst habe, dass ich ihn getroffen Look, habe. Look, I stand at the door and knock. Er sagt, siehe, ich stehe an der Tür und ich klopfe. If you hear my voice, und wenn du meine Stimme hörst and open the door, und die Tür öffnest, I will come in. Werde ich hineinkommen. And when I read those words, I got goosebumps down my back. Und als ich diese Worte hörte und las, da ging mir die Gänsehaut hinunter. And we will share a meal together as friends. Ein Schauer über den Rücken. Und da heißt es, und wir werden gemeinsam als Freunde Mahl halten. I said, okay, I'm ready. Okay, ich bin bereit. Lord Jesus, the door is open. Herr, Jesus, die Tür ist offen. Forgive my sin. Vergib meine Sünde. Come into my life. Komm in mein Leben. I want a fellowship with you. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. I ask this. Ich bitte dich darum. In your name. In deinem Namen. Amen. Amen. No earthquakes. Keine Erdbeben. No lightning, no thunder. Kein Blitz, kein Donner. But peace. Aber Friede. Unbelievable peace. Unglaublicher Friede. My whole life changed. Mein ganzes Leben hat sich verwandelt. Totally different person. Ich war plötzlich eine völlig andere Person. Same personality. Gleiche Persönlichkeit. Same great sense of humor. Gleicher großartiger Sinn für Humor. Everything was the same except alles I had peace. Gleich, außer dass ich Frieden hatte. I was a different person. Ich war eine andere Person. I was like unrecognizable. Ich war nicht mehr wiederzuerkennen. But this verse was written to believers. Aber dieser Vers war ja geschrieben an Gläubige. It's written to you tonight, to me. Und so sprechen wir zu euch heute Abend, the noch Lord mir. Is speaking to the church. Denn der Herr, er spricht an die Gemeinde. How can we fulfill a vision? Wie können wir eine Vision erfüllen? Of bringing people into a living relationship with Christ. Diese Vision, Menschen in eine lebendige Beziehung mit Christus hineinzuführen. If I'm neither hot nor cold. Wie kann ich das, wenn ich weder heiß noch kalt bin? But I'm lukewarm. Dann lauwarm. I don't care. Kümmert mich the ja Lord gar nicht. Said, I'd rather have you cold. Und der Herr sagt, ich hätte dich lieber eiskalt. Axel's getting excited. It's okay. It's better hot or cold. Don't be lukewarm. Besser heiß oder kalt, anstatt lauwarm. Have you ever gone outside in the cold? Warst du schon mal draußen in der Kälte? And suddenly you're like shaking and someone says, what's the matter? Und plötzlich fängst du an zu zittern. Jemand sagt, was ist los? I got my summer socks on. I can't believe it. Meine Sommersocken, ich kann es gar nicht glauben. Toes are like ice cubes. Meine Zehen sind schon wie Eiswürfel. The cold will always show you where your need is. Die Kälte wird dir immer zeigen, wo deine Not ist. What are you moving around for? Was bewegt dich da so? Cold is getting down my neck. I forgot my scarf. Die Kälte, die geht mir so runter den Nacken. My head feels like an ice cube. Mein Kopf, er fühlt sich wie ein Eiswürfel an. This hat stinks. I need a new hat. Ich brauche eine neue Mütze. The cold always shows you your need. Und die Kälte zeigt dir einfach deine Not. Better to be cold. Besser, wenn du kalt bist. I have no prayer life. Ich habe kein Gebetsleben. I have no humility. I think I'm the proudest person in the world. Ich habe keine Demut. Ich glaube, ich bin die stolzeste Person der Welt. Someone would say. Würde jemand sagen. I think all the girls are in love with me. Denke, alle Frauen, sie lieben nur mich. Some guy will say. Jemand wird das sagen. And Jesus will say, you are miserable. Aber der Herr sagt, du bist elend. It's not even true, first of all. You're wretched. Es ist nicht wahr. And you say, I am wretched. I'm ice cold. Armselig. I'm like on an ego trip. Ich bin auf diesem Ego Trip. I don't know anything about you. Ich weiß nichts I'm so proud. Bin so stolz. I don't pray. Ich bete nicht. I'm a hypocrite. Bin ein Heuchler. I'm like ice cubes. Wie ein Eiswürfel. And the Lord says, that's better than being lukewarm. Das ist besser, als wenn du lauwarm bist. I can work with that. Damit kann ich arbeiten. And we can be ice cold in certain areas. Aber es kann Bereiche in unserem Leben geben, wo wir eiskalt sind. For example, zum Beispiel, when was the last time you shared your faith with somebody? Wann war das letzte Mal, dass du deinen Glauben weitergegeben hast? I hate when you talk about this. Ich hasse, wenn du darüber I'm afraid sprichst. Of people. Ich habe doch so Angst vor Leuten. You mean you're an ice cube? Du meinst, du bist ein Eiswürfel? You mean you don't share your faith? Du gibst deinen Glauben nicht weiter? That's fine. At least just admit it. Okay, gut. Gib's einfach zu. But don't stay there. Aber bleib da nicht. You see, it's almost like you go from lukewarm to cold and then you go to hot. Das ist fast so, als wenn man von lauwarm nach kalt geht und dann wird's heiß. You don't go from lukewarm to hot. Man geht nicht von lauwarm nach heiß direkt. You go to cold first. Das geht erst dahin, dass man kalt wird. And you see your need. Oder deine Not siehst. It's like, wow, I am so convicted. Oh, ich bin so überführt. My life is like, pah, mein Leben, so, das ist so unimpactful. Es hat überhaupt keine Wirkung mehr. Wow, I think I'm in trouble. Ah, ich bin echt in Schwierigkeiten. It's okay. I've been in trouble too. We've all been in trouble. It's okay. Wir alle haben Schwierigkeiten gehabt. It's a start. Aber da beginnt es ja. With Christ. Es beginnt mit Christus. But it all starts with him. Es beginnt immer mit ihm. This is discipleship. Das ist Jüngerschaft. This is integrity. Und das ist Integrität. The essence of integrity is grace and truth. Die Lehre der Integrität ist Gnade und Wahrheit. I want my life to reflect 1 Corinthians 15:10. Ich möchte, dass mein Leben einfach 1. Korinther 15, Vers 10 widerspiegelt. I am what I am by the grace of God. Ich bin, was ich bin, durch die Gnade Gottes. And by his grace I worked harder than them all. Und durch seine Gnade habe ich härter gearbeitet als alle anderen. If there's anyone who works harder than me, I want to know about it. Wenn es jemanden gibt, der härter arbeitet als ich, dann möchte ich das wissen. Because I want to learn from them how to work even harder. Denn ich möchte von ihnen lernen, wie man noch härter arbeiten kann. It's not I, but the grace of God that is with me. Aber das bin nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die bei mir ist. Some people have said, you know, Pastor Rob doesn't care about me. Es gibt Leute, die haben gesagt, Pastor Rob, der kümmert sich gar nicht um mich. It might be true, actually. Das kann vielleicht wahr you sein. You might not be on my radar screen. Vielleicht bist du ja nicht auf meinem Radarschirm. But you know what? Somebody is. Aber wisst ihr was? Da gibt es welche auf meinem Radar. And why don't you help me care for people? Und warum hilfst du mir nicht, dass wir uns darum um sie kümmern gemeinsam? And be part of the solution. Und dass du ein Teil der Lösung bist. Instead of part of the problem. Anstatt ein Teil des Problems. When we were 80 people, I could be in everybody's life. Als wir noch 80 waren nur, da konnte ich involviert sein in jedem Leben. With 90 people, it started to kill me. Mit 90 Leuten hat es bereits begonnen, mich einfach umzubringen. It was like, oh my gosh. Und als dann 100 wurden, war es einfach, oh Mann, das geht nicht mehr. I want to do this. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt noch It's machen impossible. Möchte. God's not calling anybody to do that. Es ist unmöglich und Gott beruft niemanden, so etwas zu tun. God's calling all of us. Gott beruft uns alle to gemeinsam, carry our burdens. Dass wir einander die Lasten tragen. I have a burden for the big picture. Ich habe da eine Last für das große Bild. I have a burden for environments. Dass wir der Umgebung schaffen. To create a place where we can facilitate the move of God. Dass wir einen Platz schaffen, wo einfach die Bewegung Gottes einfach so leicht gemacht wird. And so often, you know, someone has a baby. I have no idea. Also, da hat jemand ein Baby bekommen. Und ich habe gar keine Ahnung davon. Someone's in the hospital. I have no idea. Jemand ist im Spital und ich weiß nichts davon. I'm not God, you know. I don't know everything. Ich bin nicht Gott. Ich weiß nicht alles. There's so many names I don't know. I'm trying to learn. I don't know. Es gibt so viele Namen, die ich noch gar nicht kenne. Ich würde sie gerne lernen. You don't know my name? Du kennst meinen Namen nicht? No, I don't. Nein, nicht. But I can tell you one thing. Aber eins kann ich dir sagen. There's a lot on my plate. Da gibt es viel, was ich auf meinem Teller and habe. I'm focused with all my heart. Aber mit meinem ganzen Herzen bin ich darauf fokussiert. To accomplish what God has called me to do. Das wirklich zu erreichen, wozu Gott mich doch berufen hat. Be a burning bush. Ich möchte dieser brennende and Dornbusch I want sein. Our church to be a burning bush. Und ich möchte, dass unsere Gemeinde ein brennender Dornbusch so ist. I'm inviting you tonight. So lade ich euch heute Abend ein. Pray this prayer with me. Betet mit mir gemeinsam dieses Gebet. The Lord is knocking on the door of our lives. Der Herr, er klopft an die Tür unserer Leben. He wants us to fellowship with him. Er möchte, dass wir mit ihm Gemeinschaft erleben. And some of us tonight are lukewarm. Und einige von uns sind lauwarm. Because you don't really care. Weil es euch nicht wirklich kümmert. But you can change that. Aber das kannst du ändern. And you can say, God, forgive me. Du kannst sagen, Gott, and help me to care. Hilf mir, dass ich mich darum sorge. Give me the desire to care. Gib mir dieses Verlangen, diesen Wunsch, dass ich mich auch um die anderen because kümmern möchte. I really don't care. Weil eigentlich ist mir ganz gleich. But I want to care. Aber ich möchte mich doch kümmern um somehow, Dinge. Please help me. Bitte hilf mir. And for those of us who were cold, und für die von uns, die kalt sind, bring it to God. Bring es zu Gott. You don't love your wife? Liebst deine Frau nicht? Just admit it. Gib es zu. To the Lord, not to anybody else. Dem Herrn, nicht jemand anderem. Just to the Lord. Don't dem even Herrn. Speak that. Just say that to the Lord and never say it again to anybody. Sag es niemand anderem, nie wieder. Sprich zum Herrn darüber. Make a good confession. Hab ein gutes Bekenntnis. Let's pray tonight. Lass uns beten heute Abend. Father in heaven. Vater im Himmel. Here we are as a church. Hier sind wir. Your kingdom is on its way. Als Gemeinde und dein Reich ist auf dem Weg, es kommt. And one of these days soon you'll be reigning on the earth. Und bald, eines dieser Tage, wirst du auf der Erde hier regieren. And we will be in eternity. Und wir werden in der Ewigkeit our sein. Our life on, in time is over. Und wird unser Leben hier in der Zeit vorbei sein. And will it have had any value? Und wird es dann irgendwie einen Wert gehabt any haben? Eternal value? Einen ewigen Wert? Or were we only focused on the we only focus on this life. Oder waren wir dann nur fokussiert, ausgerichtet auf dieses Leben? Pizza and Pizza. Movies and Filme. Computers and Computer. Things that can be good, but not just that. Dinge, die gut sein können, ja, aber das allein? You've got to be in the middle, Jesus. Jesus, du musst im Mittelpunkt sein. Let's pray tonight. Lass uns heute Abend beten. Lord Jesus, Herr Jesus, you are knocking on the door of our lives. Du klopfst an die Herzen unseres Lebens. We're listening to your voice. Und wir hören auf deine Stimme. Take a moment. Nimm dir einen Moment Zeit. Listen to the Lord's voice. Und höre der Stimme Jesu zu. And invite him into your life. Und lade ihn ein in dein Leben. Once again. Noch einmal ganz neu.